selbst in meiner Kneipe saß, kam ein Mädchen durch die Tür. Sah es mich und dann mein Glas, setzt es sich zu mir. Sie sagt, sie sei von Alterme und kann mich nicht verstehen. Sie saß und man sprach, man, vor die Hunde geht. Ja, der Teufel hat den Schatz gemacht, um uns zu verderben. Ich höre schon, wie der Teufel lacht, wenn wir uns noch zu verderben. Sie war so krumm, sie war so lieb und sie gefiel mir gut. Freundlich hab ich ihr erklärt, dass mir das Land nicht tut. So lernte ich das nächste Glas, ich sprach, du tust mir leid. Denn mancher, der so zeugt wie du, mich will das dann bereut. Ja, der Teufel hat den Schatz gehabt, um uns zu verderben. Ich höre schon, wie der Teufel lacht, wenn er sagt, er will sterben. Das Mädchen sah mich zärtlich an, vom Fang geht schnell noch aus. Ich legte meinen Arm ins See und brachte sie nach Haus. Sie lud mich in ihr Bett hinein und dort erfuhr ich dann, er tut mich richtig gleich darauf, nur noch ein halber Mann. Ja, der Teufel hat den Schatz gemacht, um uns zu verderben. Ich höre schon, wie der Teufel.